Abschnitt 16 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Matthias Hagen. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Von Sir Arthur Conan Doyle. Das letzte Problem, Teil 2. Gefahr gehört zu meinem Handwerk, versetzte ich. Hier handelt es sich nicht bloß um Gefahr, sondern um unvermeidliche Vernichtung. Es ist nicht ein Einzelner, mit dem Sie es aufgenommen haben, sondern eine mächtige Organisation, die sie mit all ihrem Scharfsinn in ihrem vollen Umfang zu ergründen nicht imstande waren. Sie müssen Raum geben, oder sie werden niedergetreten. Ich bedauere sehr, erwiderte ich, indem ich mich erhob, mich dieser angenehmen Unterhaltung nicht länger widmen zu können, da ich sonst anderweite, dringende Geschäfte versäumen müsste. Er stand gleichfalls auf und sah mich mit traurigem Kopfschütteln stillschweigend an. »Ei, ei«, sagte er schließlich. Es ist leider, scheint es nichts zu machen. Aber ich habe getan, was ich konnte. Ich kenne jeden Zug in Ihrem Spiel. Vor Montag können Sie nichts tun. Das Ganze ist ein Waffengang zwischen uns beiden. Sie hoffen, mich in den Korb legen zu können. Niemals wird das geschehen, sage ich Ihnen. Sie hoffen, den Sieg über mich davonzutragen. Ich sage Ihnen, es wird Ihnen nicht gelingen. Reicht Ihr Scharfsinn hin, mir den Untergang zu bereiten, so seien Sie fest überzeugt, dass ich Ihnen Gleiches mit Gleichem vergelten werde. Sie haben mir heute mehrfach Artigkeiten gesagt, erwiderte ich. Ich will Ihnen gleichfalls ein Kompliment machen. Wäre ich sicher, die erste Alternative verwirklichen zu können, so würde ich die letztere mit Freuden auf mich nehmen. Ich kann Ihnen nur diese eine in sichere Aussicht stellen, die andere nicht, knurrte er. Und damit wandte er mir seinen gekrümmten Rücken zu und verließ das Zimmer unter beständigem Blinzeln seiner stechenden Augen. Dies war mein merkwürdiges Zusammentreffen mit meinem Gegner. Ich muss gestehen, dasselbe hinterließ mir ein Gefühl des Unbehagens. Die sanfte und knappe Art seiner Äußerung sprach mehr für seine Aufrichtigkeit, als wenn der Mann kurzweg großsprecherisch aufgetreten wäre. Du wirst nun natürlich sagen, warum rufst du denn nicht polizeilichen Schutz gegen ihn an? Nun, weil ich fest überzeugt bin, dass der Schlag nicht von ihm, sondern von seinen Helfershelfern ausgehen würde. Ich habe dafür bereits die allerbesten Beweise. Man hat schon Angriffe auf dich gemacht. Mein lieber Watson, Mariate ist nicht der Mann, der Gras unter seinen Füßen wachsen lässt. Gegen Mittag ging ich in Geschäften nach der Oxfordstraße. An einer Straßenkreuzung kam plötzlich ein zweispänniger Korbwagen in rasender Eile um die eine Ecke und war mir mit Blitzesschnelle dicht auf dem Leib. Durch einen Sprung auf den Fußsteig konnte ich mich gerade noch mit knapper Not retten. Der Wagen aber war in einem Augenblick um die nächste Ecke gesaust und verschwunden. Ich hielt mich von da an auf dem Fußsteig. Allein ein paar Straßenlängen weiter fiel dicht vor meinen Füßen ein Ziegel vom Dach eines Hauses herunter und zerschellte auf dem Pflaster. Ich rief die Polizei und ließ eine Besichtigung der Örtlichkeit vornehmen. Es sollten Ausbesserungen auf dem Dache stattfinden, und zu diesem Zwecke waren Schieferplatten und Ziegelsteine dort aufgeschichtet. Man wollte mir einreden, einen von diesen habe der Wind heruntergeweht. Natürlich wusste ich es besser, aber beweisen konnte ich nichts. Daraufhin nahm ich einen Wagen und fuhr zu meinem Bruder in Palmal, wo ich den Tag vollends verbrachte. Auf meinem Wege von dort zu dir hat mich nun vorhin ein Strolch mit einem Knüttel angefallen. Ich habe ihn zwar niedergeschlagen und der Polizei in sicheren Gewahrsam übergeben, aber ich kann dir mit größter Bestimmtheit voraussagen, dass man niemals auch nur die geringste Spur einer Verbindung zwischen dem sauberen Herrn, an dessen Vorderzähne ich mir die Knöchel blutig geschlagen habe, und dem obskuren Mathematikus entdecken wird, der jedenfalls ein paar Stunden weit davon ruhig seine Aufgaben an der schwarzen Tafel ausrechnet. Du wirst jetzt begreifen, Watson, warum es mein erstes nach meinem Eintreffen bei dir war, deine Läden zu schließen. und warum ich dich bitten musste, dein Haus anstatt durch die vordere Türe auf einem minder auffälligen Wege verlassen zu dürfen. Du bleibst die Nacht hier. Nein, mein Lieber, diese Gastfreundschaft könnte dir gefährlich werden. Ich bin über mein Verhalten mit mir im Reinen und es wird alles gut ablaufen. Die Angelegenheit ist so weit gefördert, dass sie ohne meine Mitwirkung ihren Fortgang nehmen kann, soweit die Rechtswirkung des ergangenen Gerichtsbeschlusses reicht. Erst zur Beweisaufnahme ist mein persönliches Erscheinen erforderlich. Ich kann also offenbar nichts Vernünftigeres tun, als für die paar Tage zu verreisen, bis die Polizei vollends freie Hand hat. Es wäre mir deshalb äußerst angenehm, wenn du mich nach dem Kontinent begleiten könntest. Meine Praxis macht mir eben nicht viel zu tun, versetzte ich. Und mein Nachbar ist gerne bereit, meine Stellvertretung zu übernehmen. Ich würde mit Vergnügen mitgehen. Und gleich morgen früh abreisen. Wenn es sein müsste, auch das. Oh ja, das ist durchaus notwendig. Und somit gebe ich dir deine Weisungen, die ich dich bitten muss, mein lieber Watson, ganz wortgetreu zu befolgen. Denn du bist jetzt mein Partner in meinem Spiel gegen den abgefeimtesten Schurken und die mächtigste Verbrecherbande von ganz Europa. Also, merke wohl auf. Dein sämtliches Reisegepäck schickst du noch heute Abend ohne Adresse durch einen zuverlässigen Boten nach dem Victoria-Bahnhof. Morgen früh verschaffst du dir eine Droschke, machst jedoch dem, der sie holt, strengstens zur Pflicht, weder die erste noch die zweite zu nehmen, die ihm begegnet. In dieser Droschke fährst du nach dem Strandende der Lothar-Arkaden. Das Ziel der Fahrt schreibst du auf ein Zettelchen und steckst dieses dem Kutscher mit dem gemessenen Befehl zu, solches unter keinen Umständen wegzuwerfen. Das Fahrgeld hältst du bereit und sobald du an Ort und Stelle bist, begibst du dich schleunigst nach der anderen Seite der Arkaden, sodass du unfehlbar 21:45 dort bist. Dicht bei dem Zaun wirst du einen kleinen Brougham finden, dessen Kutscher einen schweren schwarzen Mantel mit rot ausgeschlagenem Kragen trägt. In diesem Wagen steigst du ein. Derselbe wird dich gerade noch recht zum Abgang des Kontinent-Express-Zuges nach dem Victoria-Bahnhof bringen. Wo werde ich dich treffen? Auf dem Bahnhof. Der zweite Wagen erster Klasse von vorne wird für uns belegt sein. Im Wagen selbst geben wir uns also das Stelldichein. Jawohl. Vergeblich bat ich Holmes nochmals, den Abend bei mir zu verbringen. Offenbar war er überzeugt, dass seine Anwesenheit dem Dach, unter dem er weilte, Gefahr bringen könnte. Und deshalb ließ er sich um keinen Preis halten. Mit einigen eiligen Bemerkungen betreffs unserer Reisepläne für den nächsten Tag erhob er sich und ließ sich von mir in den Garten geleiten. Dort kletterte er über die Mauer nach der Mortimerstraße hinaus und pfiff augenblicklich eine Droschke herbei, in der ich ihn dann wegfahren hörte. Mein Verhalten am nächsten Morgen richtete ich wortgetreu nach Holmes Weisungen ein. Bei der Beschaffung einer Droschke wurde jede mögliche Vorsicht beobachtet und sofort nach dem Frühstück fuhr ich nach den Lothar-Arkaden, wo ich in möglichster Eile dem anderen Ausgang zustrebte. Dort stand in der Tat der Brougham mit dem sehr wohlbeleibten Kutscher in dunklem Mantel, der, sobald ich eingestiegen war, mit mir dem Victoria-Bahnhof zusauste. Nachdem ich dort ausgestiegen, drehte er sogleich um und verschwand eiligst, ohne auch nur nach mir umzuschauen. Soweit war alles vortrefflich gegangen. Mein Gepäck harrte meiner und den von Holmes bezeichneten Wagen fand ich umso leichter, als sonst keiner den Vermerk belegt trug. Das Einzige, was mir jetzt noch Sorgen machte, war, dass Holmes nicht erschien. Nach der Bahnuhr fehlten nur noch 7 Minuten bis zur Abfahrtszeit unseres Zuges. Umsonst suchte ich unter den Reisenden, die sich auf dem Bahnsteig und an den Schaltern drängten, nach der Gestalt meines Freundes. Nirgends war eine Spur von ihm zu sehen. Ein paar Minuten verbrachte ich damit, einem ehrwürdigen italienischen Priester meinen Beistand zu leihen, der in seinem gebrochenen Englisch sich bemühte, einem Gepäckträger klarzumachen, dass sein Gepäck direkt nach Paris eingeschrieben werden solle. Hierauf schaute ich mich noch einmal ringsum und ging dann wieder zu meinem Wagen zurück, wo ich fand, dass der Schaffner im Widerspruch mit meiner Fahrkarte mir meinen gebrechlichen italienischen Freund zum Reisegefährten gegeben hatte. Vergebens suchte ich ihm verständlich zu machen, dass er nicht hier hereingehöre, denn mein Italienisch war noch weniger beisammen als sein Englisch. So fügte ich mich eben schließlich achselzuckend in die Sachlage und schaute aufs Neue voll Unruhe nach meinem Freund aus. Es überlief mich kalt bei dem Gedanken, sein Ausbleiben könnte in einem während der Nacht gegen ihn geführten Streich seinen Grund haben. Schon waren sämtliche Türen geschlossen und das Zeichen zur Abfahrt gegeben, als ich plötzlich die Worte vernahm: »Mein lieber Watson, du hast ja noch nicht einmal geruht, mir guten Morgen zu wünschen.« Vor Überraschung fuhr ich unwillkürlich herum. Der alte, grässliche Herr hatte mir sein Gesicht zugewendet. Auf einen Augenblick glätteten sich die Runzeln, die Nase entfernte sich vom Kinn, die Unterlippe schob sich nicht mehr vor und der Mund stellte seine murmelnde Bewegung ein. Die trüben Augen gewannen ihr Feuer wieder und die gebückte Gestalt richtete sich auf. Im nächsten Augenblick jedoch sank diese aufs Neue in sich zusammen und mein Freund war ebenso plötzlich wieder verschwunden, als er zuvor erschienen war. »Guter Himmel«, rief ich, »hast du mich erschreckt?« »Es bedarf noch immer der größten Vorsicht«, flüsterte er dagegen. »Ich habe Grund anzunehmen, dass sie uns scharf auf den Fersen sind.« »Ha, da ist Mariati selber.« Der Zug hatte sich bei Holmes letzten Worten bereits in Bewegung gesetzt. Ich blickte zurück und sah noch, wie ein hochgewachsener Mann wütend durch das Gedränge stürmte und mit der Hand winkte, als wollte er den Zug anhalten lassen. Es war jedoch bereits zu spät, denn wir kamen schon in vollen Lauf und hatten im nächsten Augenblick den Bahnhof hinter uns. »Unsere Maßnahmen haben, wie du siehst, ihren Zweck doch ganz hübsch erreicht«, meinte Holmes nun lachend. Er stand auf, warf seine Verkleidung ab und steckte Talar und Hut in einen Reisesack. »Hast du schon ins Morgenblatt geblickt?«, fuhr er dann fort. »Nein.« »Dann hast du also nichts von der Bakerstraße gelesen?« »Bakerstraße?« »Man hat heute Nacht Feuer an meiner Wohnung gelegt. Es hat übrigens nicht viel Schaden angerichtet.« »Um des Himmels willen, Holmes, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Nachdem ich den Kerl mit dem Knüttel habe festnehmen lassen, müssten sie meine Spur völlig verloren haben. Sonst hätten sie sich unmöglich einbilden können, dass ich wieder in meiner Wohnung zurückgegangen sei. Dagegen haben sie offenbar nicht versäumt, dich zu überwachen, sonst wäre Mariati nicht auf den Viktoria-Bahnhof gekommen. Könnte dir nicht auf deinem Wege dahin irgendein Versehen begegnet sein?« »Ich habe mich strengstens an deine Weisungen gehalten.« »Hast du an den Arkaden den Wagen gefunden?« »Jawohl, der stand schon da, wie ich kam.« »Hast du den Kutscher erkannt?« »Nein.« »Es war mein Bruder Mycroft. Es ist viel wert, wenn man in einem solchen Falle nicht nötig hat, einen Mietling ins Vertrauen zu ziehen.« »Aber wir müssen nun ausmachen, was wir wegen Mariati tun wollen. Wir haben ja einen Expresszug mit Anschluss an das Dampfboot. Damit werden wir ihn doch wohl endgültig losgeworden sein.« »Mein lieber Watson, du hast offenbar die Tragweite meiner Bemerkung nicht erfasst, dass man diesen Mann in geistiger Beziehung füglich auf eine Linie mit mir stellen dürfe. Du bildest dir doch nicht ein, dass ich mich bei der Verfolgung meines Gegners durch ein so geringfügiges Hindernis lahmlegen lassen würde. Warum solltest du nun so gering von ihm denken? Was wird er aber tun? Was ich auch tun würde. Und was wäre das? Einen Sonderzug nehmen. Der käme aber doch zu spät. Keineswegs. Unser Zug hält in Canterbury und am Dampfboot gibt es einen Aufenthalt von mindestens einer halben Stunde. Dort holt er uns ein. Man sollte gerade glauben, wir wären die Verbrecher. Wollen wir ihn nicht bei unserer Ankunft verhaften lassen? Damit wäre die Arbeit von 3 Monaten zunichte gemacht. Den großen Fisch hätten wir dann allerdings gefangen, aber die kleinen würden uns rechts und links aus dem Netze schlüpfen, während wir sie am Montag alle miteinander bekommen. Nein, von Verhaftung kann keine Rede sein. Was aber dann tun? Wir steigen in Canterbury aus. Und dann? Nun, dann müssen wir eben eine Querfahrt über Land nach New Haven machen und von dort nach Dieppe übersetzen. Mariati wird dann wiederum genau so handeln, wie ich an seiner Stelle gehandelt haben würde. Er wird nach Paris weiterfahren, dort unser Gepäck abfangen und 2 Tage an der Abgabestelle auf uns warten. Mittlerweile leisten wir uns jeder einen neuen Reisesack, lassen die Geschäfte in den Gegenden, durch die wir kommen, auch etwas verdienen und fahren in aller Gemütlichkeit über Luxemburg und Basel nach der Schweiz. Ich bin des Reisens zu sehr gewöhnt, als dass ich mir aus dem Verlust meines Gepäckes sonderlich viel machen sollte. Dagegen verdross mich, offen gestanden, der Gedanke nicht wenig, mich durch allerlei Kreuz- und Querfahrten vor einem Menschen verstecken zu müssen, der eine Unzahl der schwärzesten Schurkereien auf dem Kerbholz hatte. Allein offenbar beurteilte Holmes die Lage richtiger als ich. Wir stiegen daher in Canterbury aus, lediglich um zu entdecken, dass der nächste Zug nach New Haven erst in 1 Stunde abgehe. Noch schaute ich recht betrübt meinem rasch entschwindenden Gepäck nach, als mich Holmes anstieß und auf die Bahnlinie deutete. »Da ist er schon, siehst du«, sagte er. Ganz in weiter Ferne am Waldrand stieg ein Rauchstreifen empor. Nach 1 Minute konnte man eine Maschine und einen Wagen unterscheiden, die mit Windeseile auf der offenen Kurve gegen den Bahnhof herjagten. Wir hatten kaum Zeit, uns hinter einen Haufen von Gepäckstücken zu stellen, als der Zug mit Donnergetöse an uns vorübersauste und uns eine ganze Wolke heißer Luft ins Gesicht blies. »Da fährt er nun davon«, sagte Holmes, während wir dem Wagen nachblickten, wie er auf den Schienen hin und her schwankte. »Auch unseres Feindes Scharfsinn hat seine Grenzen, wie du siehst. Das wäre erst ein wahres Meisterstück von ihm gewesen, wenn er meine Gedanken völlig erraten und genau danach gehandelt hätte.« »Und hätte er uns eingeholt, was würde er getan haben?« »Einen Mordanfall auf mich würde er gemacht haben. Daran ist nicht der mindeste Zweifel. Allein dazu gehören 2, wie man zu sagen pflegt.« »Die Frage ist jetzt, sollen wir hier vor der Zeit etwas zu uns nehmen oder zusehen, ob wir es noch aushalten, bis wir in New Haven etwas zu essen bekommen?« Ende von Abschnitt 16.